So strahlen also an und für sich nahe genug der Erde liegende, aus größeren Tiefen kommende Wasseradern ab. Aber die Strahlung ist am stärksten da, wo sich zwei solcher Wasseradern in Kreuzung übereinander erstrecken. Ebenfalls tritt die Tiefenstrahlung aber nicht so stark polarisiert dort zutage, wo eine aus der Tiefe kommende Wasserader zutage tritt, also an einer Quelle. Aber dasselbe, was hier für eine Wasserquelle gilt, trifft auch für eine Feuer- oder Lavaquelle zu. Wir wissen, dass Vulkanausbrüche ebenso gut Gewitter anziehen oder veranlassen, als wie Quellen und Kreuzungen unterirdischer Wasseradern. Zwischen dem elektrischen Zustand des Erdinneren und dem elektrischen Zustand der Atmosphäre müssen übrigens sehr enge Wechselwirkungen bestehen. Ich bringe im Nachstehenden eine Darstellung, die die durch starke Spannungsgegensätze hervorgerufene Geburt einer Quelle zeigen. Da zeigt sich auf offener See ein Wirbelsturm. In seinem Zentrum ist ein Bereich verdünnter Luft, denn nach allen Seiten wurde ja die Luft hinausgewirbelt. Dort im Zentrum wird das Wasser aufgesogen, aus der Wolke aber saugt es die Schwaden hinab. Der Sog nach oben bekommt das Obergewicht. Die Wolke schlürft das Wasser hinauf. Sie saugt und saugt. Langsam nähert sich der Riesenrüssel der Küste. Dort angekommen, staubt er Dünensand hinauf, abgebrochene Zweige und Äste. Weiter tastet saugend die Trombe. Endlich bleibt sie stehen. Ein Wasserlauf einige Meter unter der Erdoberfläche war von ihr erreicht. Das Wasser wird von ihr emporgesaugt, Sand und Steine wirbeln hinauf, Strahlung des Wasserlaufes aus der Erde schießt hinauf und verändert und lähmt den Wirbel der Luftleere. Die Trombe stirbt. Wo sie stirbt, sprudelt in Zukunft eine neue Quelle. Sie schafft aber nicht nur ihr Wasser zutage, sondern auch sehr reichlich die Emanationen, die das Wasser unterirdisch aufnahm, und lagert sie, soweit sie dem Wasser entströmen, um die Quelle auf. Ich bringe nun weiter einige Aufsätze aus der Zeitschrift Der eigene Weg und aus anderen Zeitungen. Diese Aufsätze bringen Einzelheiten genug, um ein weiteres Bild über das Wesen und das Wirken der Tiefenstrahlen zu geben. Vorerst einiges über die Wirkungen der Tiefenstrahlen auf den Körper. Die Welt am Montag bringt am 30. August 1931 in Nummer 35, Seite 7 folgenden Aufsatz: Der Zauberer von Dachau und so weiter. Krebshäuser und Wünschelrute. Erstens das Magma. Unter den vielen medizinischen Büchern, die Jahr aus Jahr ein erscheinen, dürfte kaum eines so mutig, hingebungsvoll und glücklich der Forderung nach populärer Darstellung nachgekommen sein, als die Medizin am Scheidewege, die den Karlsruher Arzt Dr. Erwin Bloß zum Verfasser hat. Und sicher ist es eines der packendsten und aufwühlendsten Kapitel seines Buches, das die Überschrift Erdströme und Routengänger trägt. Da wird eindringlichst der Nachweis erbracht dafür, dass Feuer und Wasser unterirdisch am Werke sind, Bedingungen zu schaffen, die für das Wohl und Wehe aller Organismen, Pflanzen, Tier und Mensch, ja auch für die Naturgewalten über der Erde von einschneidender Bedeutung sind. Wir Irdischen hausen zwischen den Strahlen der Sonne und der Gestirne und den Strahlen des Magma. Es sind feindliche und freundliche Mächte, die sich ohne Unterlass mischen und kreuzen. Es ist ein riesiges Feuermeer, über dem wir leben. Wie der Sonnenball von oben unser Leben bestrahlt, so ist es auch den Strahlen, die von unten kommen, vom Magma, dem feuerflüssigen Erdinneren, ausgesetzt. Die Erdrinde, die es bedeckt, die runzelige Oberfläche, die wir bewohnen, hat im Verhältnis zum glühenden Erdball die Bedeutung eines winzigen Häutchens. Es wird ohne Unterlass von dem Kräftestrahl durchdrungen, die das Magma in die Atmosphäre schickt. Nach dem Stand der heutigen Wissenschaft steht fest, dass der feuerflüssige Erdball, also das sogenannte Magma, durchaus radioaktiv ist und dass seine Energien an jeder kleinsten Stelle der Erdrinde nachgewiesen werden können. Die physikalische Wissenschaft bedient sich dabei empfindlicher Apparate, die aber langsam und umständlich arbeiten. Dr. Bloß hat entschieden mehr Vertrauen zur exakten Sinnlichkeit des elektrisch geladenen Menschen, der 30 Mal so rasch dieselben Resultate erzielt, ja auch dort noch etwas findet, wo das wissenschaftliche Instrument vorläufig noch versagt. Ohne Scheu bekennt er sich zum Routengänger, der langsam über die Erde schreitet mit einem gebogenen Stab aus Weidenholz oder aus Metall und an der eigentümlichen Bewegung dieses Routenstabes die Strahlungen aus der Erde erkennt und bewertet. Es sind die starken negativen elektrischen Ströme, die das Magma durch die Erdrinde hindurch entsendet und die alles Lebende freundlich oder feindlich beeinflussen und die daher zu suchen oder zu meiden sind. Zweitens, Scheideweg. Hier ist ein Scheideweg, lehrt Dr. Bloß. Ein Scheideweg für unser Tun und Lassen. Und weil die furchtbarste Geißel, unter der Millionen dahin siechen und gegen die wir trotz verzweifelter Anstrengungen bis jetzt so wenig auszurichten vermochten, das Krebsleiden ist, wird dieser schauerlichste Menschheitsfeind in den Mittelpunkt der Betrachtungen gestellt. Als wichtigste Tatsache gilt dies, dass die starken negativen elektrischen Ströme aus dem Magma in den unterirdischen Wasseradern, die netzartig und in verschiedenen Tiefen die Erdrinde durchsetzen, sich sammeln und summieren. Diese Wasseradern sind hervorragende elektrische Leiter, auf denen die Magmaströme senkrecht in die Höhe gehen. Ihre Durchschlagskraft ist stärker als die Röntgenstrahlen, sie dringen durch die Häuser empor, ja sie wurden von einem Freiballon aus noch in Höhen von 1400 Meter festgestellt. Ohne diese unterirdischen Ströme hätte das Feuer in der Erde niemals die gewaltigen Wirkungen auf das Leben. Alles, Strahlen und Strömen, blieben in milder, unbemerkbarer Mäßigkeit. Längst ist bekannt, dass der Routengänger Quellen nachweisen kann, wenn in wasserarmen Gegenden Brunnen erschlossen werden sollen. Dies gelang aber nur, weil eben die Wasserquellen elektrisch strömen, weil das Wasser ein bewährter Fänger, Sammler und Leiter dieser Energien ist, die durch die Erde dringen und so zu Verrätern ihrer unterirdischen Leiter werden. Und dem Routengänger, den die Schulweisheit so lange geschmäht hat, werden sie offenbar. Drittens, wie reagieren Pflanzen und Tiere? Wie aber wirken die konzentrierten negativen Erdströme auf die unbelebte und die belebte Natur der Erdoberfläche? Und wie wirken sie der organischen Welt gegenüber, wie auf Pflanzen, Tiere und Menschen? Starke Erdströme gefährden besonders die Kulturpflanzen in den Gärten. Junge Bäume welken und sterben ab, Obstbäume bekommen den Krebs, wenn sie über einer unterirdischen Wasserader wachsen. Ameisen und Bienen werden hingegen durch sie begünstigt. Je stärker die Ströme sind, über denen Ameisen und Bienenvölker hausen, desto emsiger arbeiten diese Tierchen. Der Routengänger kann deswegen unfehlbar die ertragreichsten Bienenstöcke feststellen, weil sie eben auf starkem Strome stehen. Wenn Bienenvölker schwärmen, so bevorzugt die Königin und mit ihr das ganze Volk jene Bäume, wo eine starke Erdströmung empordringt. Wählt der Imker für seine Körbe Plätze, unter denen starke unterirdische Wasserläufe ziehen, so wird er für diese Wahl durch besonders reiche Erträgnisse belohnt. Kühe und Ziegen hingegen müssen vor den elektrischen Wasserläufen geschützt werden, sonst versiegt ihr Euter mehr und mehr. Der Bauer steht dann vor einem Rätsel. Er glaubt es dann durch den Verkauf des verhexten Tieres zu lösen, um mit einem neu erworbenen Stück die gleichen trostlosen Erfahrungen machen zu müssen. Die gefürchtete sogenannte Blutkrankheit bei Pferden, gegen die alle tierärztliche Kunst vergebens ankämpft, tritt nur dann auf, wenn der Stand des Pferdes stark bestrahlt ist. Über ein derart schwer erkranktes Tier wird berichtet, dass es sofort fieberfrei wurde, als man seinen Standort wechselte.